HR2 Kultur. Archivschätze. Hallo und willkommen mit Christiane Kreiner. Paris im Jahr 1949. Die Journalistin Liselotte Perne reist in die französische Metropole und lässt sich von einem Kollegen Heinz Fischer-Karwin, der damals für die Radiostation Radiodiffusion Française gearbeitet hat, durch die Stadt führen. Sie starten am Place des Vosges, überqueren die Brücke Pont-Neuf nach Saint-Germain. Von der Innenstadt geht es immer weiter in die Randbezirke. Für den Schulfunk des Hessischen Rundfunks tauchte Liselotte Perne in den Pariser Alltag ein und berichtete über die Vorstädte, machte einen Familienbesuch und begegnete Menschen quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Sie hören nun zwei Reportagen für die Sendung Jugendfunk aus dem Jahr 1949 aus unserem Archiv. Wenn man als Deutsche oder überhaupt als Ausländer nach Paris kommt, hat man natürlich eine gewisse Vorstellung von der Stadt. Zuerst sind die Gebäude, die Plätze, die einen in so große Verwunderung versetzen. Man stellt sich zum Beispiel, und man findet es natürlich auch, große gepflegte Plätze vor, wie den Place de la Concorde oder Place de Vendôme. Aber Herr Fischer-Karwin hat uns heute Morgen mitten im Zentrum der Stadt auf einen Platz geführt, der gar nicht unseren Vorstellungen entspricht. Es ist ein einheitlich gebauter, großer Platz und in der Mitte ein Park, der wirklich nicht unseren Vorstellungen entspricht, weil er so bescheiden ist in seiner ganzen Art. Herr Fischer-Karwin, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt am Place du Vosges, ungefähr 500 Meter entfernt von der Bastille, in einem sehr armen Viertel. Es ist ein richtiges Arbeiterviertel hier herum. Und es gehört zu dem Charakter von Paris, zu dem oft recht gegensätzlichen Charakter von Paris, dass man hier auf einen Platz kommt, auf einen sehr, sehr eleganten Platz. Im 16. Jahrhundert ist der Platz La Place, also der Platz von Paris, bezeichnet worden. Es haben hier die Aristokraten der Stadt gewohnt. Und er hat seinen Vornehmen und etwas gediegenen Charakter auch heute noch behalten und ist umgeben von einem ganz, ganz armen Viertel. Und sehen Sie, ich glaube, das gehört irgendwie zum Charakter von Paris. In einer anderen Stadt würde das stören, dass Sie aus einem armen Viertel kommen auf einem solchen Platz. Aber diese Menschen hier haben eine gewisse Tradition im Ungezwungenen. Und diese Tradition bringt es mit sich, dass es zumindest mich niemals gestört hat, dass die Gegensätze hier so krass aufeinander stoßen. Aber nun wollen Sie sicherlich diesen Platz beschreiben. Ja, Herr Fischer-Karwin, Sie sprechen von den Gegensätzen. Man stellt sich nun einen sehr reichen Platz vor, umgeben von armen oder ärmeren Häusern, ja, von einem armen Viertel. Es ist jetzt wohl nicht mehr viel von dieser modernen Pracht zu sehen, sondern es ist ein alter Platz mit alten, ganz einheitlich gebauten Backsteinhäusern, mit einem Laubengang ringsherum. Und was wir hier vermissen, das sind nun tatsächlich die Fremden. Ich glaube, er liegt so abgelegen und er ist auch ein bisschen unbekannt, oder wohl der Kenner nur wird diesen Platz aufsuchen, nicht wahr? Sie haben ganz recht, es ist leider wirklich so, dass die Touristen sehr viele von den Schönheiten von Paris nicht mitbekommen, weil sie nur in die bekannten Gegenden gehen. Und vielleicht sind Sie seit vielen Wochen die erste ausländische Touristin, die sich hier am Place de Vosges befindet. Wenn wir die Menschen hier beschreiben wollen, so haben Sie ganz recht. Es scheinen nicht die Reichsten zu sein, die hier wohnen. Es ist ein verhältnismäßig ärmeres Viertel. Und wohnen in diesen alten, ich möchte sagen, in diesen alten Patrizierhäusern immer noch Leute? Ja, es sind wohl einige Beamte, die hier noch wohnen. Und der unentbehrliche Hausbesorger, der Concierge, der das Haus in Ordnung hält und der hier nicht ganz auf seine Rechnung kommt, denn in den anderen Vierteln von Paris so bewacht und beobachtet er alle seine Mieter und weiß genau über ihr Privatleben Bescheid und liest ihre Post. Und hier hat er so wenige, dass er nicht ganz auf seine Rechnung kommt. Wollen Sie ein klein wenig hören über die Geschichte dieses Place de Vosges? Ich glaube, das wäre recht interessant, wenn wir unseren Hörern, unseren jugendlichen Hörern vor allen Dingen, diese kleine Aufklärung geben könnten. Also es war unter Heinrich IV., dass der Platz gebaut wurde. Und ich habe Ihnen schon erzählt, dass er im 16. Jahrhundert der eleganteste Platz von Paris war. Und er hat im 16. und im 17. Jahrhundert ein ganz anderes Bild geboten. Es war nicht nur der eleganteste, sondern es war der lebendigste Platz. Und es soll zeitweise sogar zu lebendig zugegangen sein. Diese Arkaden, in denen wir hier stehen, das waren die Duellplätze von Paris. Hier sind sozusagen am laufenden Band die Duelle gefochten worden. Damals haben die Männer so abends gegen 5 Uhr nichts anderes zu tun gehabt. Ich sage, heute nehmen sie ein Aperitif, das ist wesentlich friedlicher. Also damals haben sie Duelle ausgetragen und man erzählt sich, bitte, ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen für diese Erzählung, man erzählt sich, dass der Kardinal Richelieu hier gewohnt hat und dass ihn der Lärm der Duelle sehr gestört hat. Und da hat er 2 siegreiche Duellisten hinrichten lassen. Die anderen konnte er nicht mehr hinrichten lassen, die waren schon hingerichtet, nicht da. Und daraufhin ist dann die Ruhe eingetreten. Also jedenfalls ist dann in den folgenden Jahrhunderten, im 17. und im 18. Jahrhundert, hat eine Abwanderung der Aristokraten hier von diesem Viertel, von Place de Vosges, erfolgt. Und die Aristokraten wohnen auch heute noch hauptsächlich im Viertel Saint-Germain-du-Prés. Und zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist es hier im Place de Vosges ruhiger geworden. Aber ich glaube, jetzt habe ich Ihnen wirklich genug über die Geschichte von Place de Vosges erzählt. Ja, das hat unseren jungen Hörern, glaube ich, ein Bild gegeben. Ich habe nun vielleicht eine recht dumme Frage und vielleicht wissen Sie gar keine Antwort darauf. Wenn wir schon von Parks oder Grünanlagen sprechen, Herr Fischer-Karwin, sagen Sie, warum hat man diese einzelnen Holzstühle in den Parks rumstehen und nicht wie bei uns in Deutschland eine einfache Holzbank? Es sind auch Holzbänke da, aber man findet immer wieder diese Gartenstühle, die, glaube ich, noch viel beliebter sind als die Bänke. Gibt es da eine Antwort? Oh ja, da gibt es sicherlich eine Antwort. Sehen Sie, die Pariser sind Individualisten. Auf einer Bank, da muss man so sitzen, wie die Bank hingestellt worden ist. Einen Stuhl, den kann man sich hinstellen, wo man will und wie man will. Und Sie werden das sehen, und ich glaube, es ist recht bezeichnend für alle Pariser Parks, dass die Stühle nie in einer Reihe stehen, sondern dass sie sozusagen wild herumstehen. Und deshalb liebt es der Pariser nicht, sich auf die Bank zu setzen, wo er sich hinsetzen muss, so wie es ihm von dem Administrator des Parks vorgeschrieben wurde, sondern auf den eisernen Stuhl, der wohl unbequemer ist, den er sich aber richten kann, so wie es ihm gerade gefällt. Und wollen wir jetzt weitergehen? Und jetzt wollen wir weiterfahren. Paris scheint wirklich die Stadt der Überraschungen, Herr Fischer-Karwin. Wir stehen jetzt auf der Pont Neuf an der Seine und da muss ich natürlich wieder davon ausgehen, wie ich mir die Seine vorgestellt habe. Man spricht so viel von den Clochards. Das ist wohl das Mittelding zwischen Bohemien und Landstreicher, wie wir es nennen würden, und von den Anglern an der Seine, sodass ich mir einen etwas ursprünglicheren Fluss, einen nicht so gepflegten, vorgestellt habe. Ich habe mir nicht gedacht, dass die Kehmauern so sind, wie sie hier aussehen, sondern ich dachte, es ist vielleicht ein etwas sandiges Ufer, so wie wir vermuten, wenn Leute da stehen und angeln. Und vergessen Sie nicht noch etwas, was, glaube ich, im Ausland noch sehr verbreitet ist. Das ist die Legende der Bouquinisten, wo man die wertvollsten Bücher kaufen kann. Und diese wertvollen Bücher existieren heute wohl in den Bücherläden, aber nicht mehr bei den Bouquinisten, die nur ein sehr, sehr geringfügiges Schattendasein führen und nicht mehr so bedeutend sind, wie sie das einmal gewesen sind. Wie man es in sehr, sehr vielen Büchern vor allen Dingen liest. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wissen eigentlich diese Buchhändler, welche Bücher sie überhaupt haben? Sie machen mir einen so primitiven Eindruck, dass man sich schwerlich vorstellen kann, dass sie überhaupt ein Buch lesen können. Ah ja, Sie wissen schon genau Bescheid. Was Sie vor allem genau wissen, ist das, was die ausländischen Touristen suchen, wenn sie auch nicht immer sich das mehr beschaffen können, was die zahlungskräftigen ausländischen Touristen von ihnen haben wollen. Wir stehen ganz kurz vor dem Kaufhaus Belle Jardinière und es ist fast ein kleinstädtisches Bild hier. Man sieht in kleinen Käfigen Mäuse und Kaninchen und Hunde, die zum Verkauf angeboten werden, und eine Unzahl von Kakteen und Samen. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, dass man mitten in einer Großstadt ein so kleinstädtisches Gepräge finden kann. Und dann, wie gesagt, die Angler. Sind das alles Arbeitslose? Ja, das ist schwer zu sagen, nicht wahr? Ich glaube nicht. Es ist vor allem jetzt im Monat August sind das sehr viele Urlauber. Denn Sie wissen ja, dass der gute Pariser Handwerker seinen Laden schließt im August. Und wenn er eben nicht genug Geld hat, um aufs Land zu fahren, so fährt er zumindest an die Ufer der Seine, um zu angeln. Sie haben mir versprochen, etwas über die Brücken zu sagen, Herr Fischer-Karwin. Ja, sehen Sie, diese Brücken sind eine Spezialität. Vor allem ist das Interessante, dass wir hier auf der sogenannten Neuen Brücke, auf der Pont Neuf stehen. Und diese Pont Neuf ist die älteste von den jetzt noch erhaltenen Brücken von Paris. Sie ist unter Heinrich IV. Gebaut worden und es war eine Art von Revolution im Brückenbau. Sie war nämlich die erste Brücke, auf der keine Häuser gestanden haben. Und das war sehr gut so, denn diese Brücken, die damals gebaut wurden und die überladen waren mit Häusern, sind nicht allzu selten eingestürzt. Man hat das mit einer stoischen Ruhe wie ein Naturereignis hingenommen, sagen die Berichte. Aber immerhin hat man sich gefreut, wie Brücken konstruiert wurden, die nicht mehr eingestürzt wurden. Woher kam das, dass man die Häuser auf die Brücken baute, Herr Fischer-Karwin? Hat man Angst gehabt, ans andere Seenufer zu bauen, oder? Nein, man hat eben den Bauplatz hier um das geschäftigste Viertel von Paris ausgenutzt. Sie müssen nicht vergessen, dass das ganze Geschäftsleben sich ja früher auf der Seine, also hauptsächlich auf der Seine, abgespielt hat. Und gerade hier, das war das geschäftliche Zentrum, kann man sagen. Es war in der Gegend hier, wo wir uns befinden, ein Zentrum der Straßenhändler, der Quacksalber. Und ringsherum hier an der Seine sind überall Mühlen verankert gewesen. Eine gewisse Konkurrenz für die Windmühlen am Rand von Paris. Und so war das hier eines der geschäftigsten und natürlich auch für die Händler ertragsreichsten Viertel der Stadt gewesen. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man die weißen, modernen Brücken, die so in der Sonne glänzen, vor sich sieht. Und da nach der anderen Richtung hin ist wohl die moderne Seen, wie Sie sie nannten. Ja, ja, und diese moderne Seen hat eine kleine Spezialität. Es gibt dort einen Port de Plaisance, einen, man würde das wörtlich übersetzen mit Vergnügungshafen, aber ich möchte besser sagen, einen Yachthafen. Und dieser Hafen ist von der Stadt Paris dem Touring Club von Frankreich übergeben worden. Und der Touring Club empfängt in dem Gebiet, das ihm zugeteilt wurde, also genau im Zentrum von Paris an der Seine, die Ausländer, die mit einer Yacht ankommen. Sie können 8 Tage gratis auf ihrer Yacht dort vor Anker gehen und sparen sich auf diese Weise das Hotelzimmer, was zu Zeiten der Devisenschwierigkeiten ein großer Vorteil ist. Und der Touring Club verschafft ihnen sogar Theaterkarten und gibt ihnen Ratschläge für Ausflüge und übernimmt alle Aufträge an, die ihm gegeben werden. Und wenn sie aber nun nicht zwar devisenarm, aber immerhin ansonsten ganz gut situierte Yachtbesitzer sind, so können sie in einem kleinen Kanu hier in Paris eintrudeln und es gibt in diesem Port de Plaisance 2 regelrechte Kanu-Garagen, in denen sie ansonsten dieselben Vorteile genießen wie ein Yachtbesitzer. Das ist fast gerade der umgekehrte Weg wie in einem großen, richtigen Hafen. Da muss man eine unerhörte Summe bezahlen, um überhaupt anlegen zu können, ja. Nicht wahr? Ich bin jetzt dafür, dass wir zu rein menschlichen Genüssen hinüberwechseln. Ich verstehe darunter die Restaurants von Paris. Die spielen ja auch eine nicht geringe Rolle. Da haben Sie vollkommen recht. Und wer könnte Ihnen da widersprechen? Also auf in ein Restaurant. Wir sind nun in irgendeiner Vorstraße, in einer Seitenstraße, in einem kleineren Restaurant. Und ich habe es mir noch nicht leisten können, in ein großes, luxuriöses zu gehen, Herr Fischer-Karwin. Aber ich bin schon ganz zufrieden hier, was man in diesen kleinen Speiselokalen zu essen bekommt. Es ist wohl hier wie überall, dass eine gewisse Reihenfolge auch hier besteht, eine Reichhaltigkeit der Menüs, wie wir es in Deutschland nicht gewohnt sind. Und vor allen Dingen wissen, glaube ich, unsere deutschen Köche nicht so sehr viel mit den Speisen anzufangen wie hier. Es scheint mir fast eine Wissenschaft für sich, die diese Küche hier allein erfordert. Wenn ich zum Beispiel daran denke, mit welcher Feierlichkeit man vom Oberkellner empfangen wird und es erinnert fast an einen Zeremonienmeister, ich würde ihn so nennen, dann die Zusammenstellung des Menüs, wie er einen hilft, wie er zu jeder Speise auch den bestimmten Wein zusammenstellt. Das alles sind wir in Deutschland wohl nicht so sehr gewohnt. Vor allen Dingen, wenn ich an die Hors d'oeuvre denke, an die getrennte Reihenfolge des Essens. Man findet nicht auf einem Teller zusammen das Gemüse und die Kartoffel und das Fleisch, sondern man muss sich hier dran gewöhnen, alles schön nacheinander zu essen. Und vor allen Dingen, das Brot spielt eine große Rolle. Die Kartoffel sind wohl hier eher ein Gemüse oder ein Salat als das Hauptnahrungsmittel, wie wir es kennen. Und wir sitzen also jetzt hier und lassen uns von diesem Mittagessen überraschen. Aber Sie wollten mir etwas über die Luxusrestaurants vorher noch sagen. Ja, also diese Luxusrestaurants, in denen Sie natürlich nicht in einem Vorgarten sitzen können wie hier, sind eine ganz besondere Spezialität der Stadt. Erst einmal eine Spezialität des Preises. Wenn ausländische Touristen hier ankommen, so höre ich immer wieder die Frage, was kostet ein Mittagessen in Paris? Darauf kann man überhaupt nicht antworten. Sie können in Paris essen zwischen 130 Franc pro Person und 6.000 Franc pro Person. Und die Restaurants, in denen man 6.000 Franc pro Person zahlt, sind genauso voll wie die, in denen man 130 Franc zahlt. Erstens ist das Essen eben so unerhört wichtig und dann gibt es noch immer Ausländer, die genügend Geld dafür haben. Es gibt ein Luxusrestaurant, das ich nicht privat, sondern beruflich besucht habe. Privat könnte ich mir das wohl nicht leisten, und um eine Reportage dort zu machen, das im Zentrum von Paris an den Champs-Élysées liegt und in denen man mir nicht einmal den Preis gesagt hat. Ich habe mich sehr eindringlich danach erkundigt, aber man hat mir gesagt, das spielt keine so große Rolle. Und dieses Restaurant hat vier Säle. Diese vier Säle waren nicht nur voll, sondern an der Bar haben sich die Kunden angestellt und haben gewartet, bis ein Tisch frei geworden ist, haben dort mehrere Aperitifs getrunken, nur um dann einen kaum nennbaren Preis für ihr Essen zu zahlen. Und außerdem haben diese Luxusrestaurants alle noch ganz besondere Spezialitäten und ganz besondere Köche, die mehrere Preise, internationale Preise gewonnen haben. Und eines dieser Restaurants hat übrigens den Plan, mit seinem ganzen Stab in der nächsten Zeit nach Amerika zu fliegen und den Präsidenten Truman zu überzeugen, dass man hier in Paris sehr gut isst. Ich muss schon sagen, Herr Fischer-Karwin, ich bin hier in einem kleinen Restaurant ganz zufrieden und ich bin recht erstaunt über die Reichhaltigkeit und vor allen Dingen über die pikante Zubereitung des Essens. Mehr kann man doch eigentlich in einem Luxuslokal auch nicht essen. Doch, ich glaube, es gibt gewisse Arten von Fleisch und die Zubereitung. Es ist wirklich, wirklich etwas besser. Und was es vor allem natürlich ausmacht für die Leute, die genügend Geld haben, das sind die ganz besonderen Weine. Diese Luxusrestaurants haben ja Weinkeller wie wirklich ein Schloss in alter Zeit, das sich einmal ein Fürst in seinem Schloss hat leisten können. Enorme Kellereien. Und außerdem ist natürlich die Bedienung ganz speziell. Es gibt Abendrestaurants, in denen jeder einzelne Tisch einen Kellner hat. Also eine ganz persönliche und individuelle Bedienung. Wir, Herr Fischer-Karwin, könnten wir nicht mal dahin gehen, wo diese Restaurants hier, ich meine nun die Kleine, ihre Einkäufe tätigen? Ja, das können wir auf einer der vielen Straßenmärkte von Paris und auf einem sehr, sehr interessanten, sehr farbigen, sehr malerischen Straßenmarkt in die Rue Mouffetard im Süden von Paris. Wollen wir doch da mal hingehen, ja? Die Plantage, c'est une reine! Et puis, j'ai la sensation de vous. Die Plantage, Mélanie, voir, c'est une reine! Oh, voulez-vous les plantains? Wissen Sie, Herr Fischer-Karwin, den Markt in einer Weltstadt habe ich mir ja weiß Gott anders vorgestellt als hier in der Rue de Mouffetard. Das ist eine ganz winzig kleine, enge Straße, so wie vielleicht unsere Frankfurter Altstadt früher einmal war. Und es haben verschiedene Leute ihre Buden aufgeschlagen am Rande. Und zwar gibt es hier Obst zu kaufen. Und das ist wohl da, wo auch die Restaurants ihre Einkäufe tätigen. Oder gehen Sie da nicht hierher? Ja, das sind zweifellos nicht die besten Restaurants. Die kriegen das geliefert. Aber sehr viele Restaurants, die kleinen Restaurants, in denen die der Pariser geht, die hier an den Märkten ihre Waren beziehen. Allerdings ist das hier, die Rue Mouffetard, vielleicht der malerischste Straßenmarkt der vielen Straßenmärkte von Paris. Ja, es gibt hier zum Beispiel, es ist wohl hauptsächlich ein Obstmarkt, ja? Wir sind noch nicht weiter hineingekommen, Obst und Gemüse, das hier ist, ist schwer zu sagen, ob das hauptsächlich ein Obstmarkt ist. Es ist, sagen wir, grundsätzlich ein Obst- und Gemüsemarkt. Aber Sie können hier auf diesem Markt alles kaufen. Sie können hier Wäsche kaufen, Sie können hier Rasierklingen kaufen, Sie können hier Konfektionsanzüge kaufen. Dann gibt es Fischhandlungen, es gibt Fleischer, es gibt mehr oder minder alles, was nicht auf einem Obst- und Gemüsemarkt dazugehört, auch mittendrin. Ja, eben, und vor allen Dingen, dass sich das Ganze eben im Freien und auf der Straße abspielt, dass sogar das Fleisch auf, in offenen Buden auf der Straße feilgeboten wird. Nicht wie bei uns ziemlich weit zurück und wo man Angst hat vor Fliegen und all diesen Dingen, sondern dass man hier ziemlich frei ist und das eben auf diese Art feil bietet. Und dann begegnen uns vor allen Dingen hier auch die Menschen. Die haben wir bisher so ziemlich außer Acht gelassen, Herr Fischer-Karwin. Es ist wohl ein Viertel der Handwerker, der Arbeiter, ja, die richtig hier in der Hauptsache einkaufen. Und wir finden nicht diese mondänen und gut gekleideten Französinnen, die etwas extravaganten, sondern es handelt sich hier mehr um Hausfrauen, die kurz vor Mittag ihre Einkäufe machen. Und dann gibt es noch eine Spezialität hier. Jeden Sonntag gibt es am Ende der Rue Mouffetard, die im Süden von Paris liegt, einen Marché aux Puces, einen Flohmarkt. Und bei diesem Flohmarkt, da sitzen die Händler mitten auf der Straße und verkaufen die absonderlichsten Sachen. Sie verkaufen zum Beispiel Herdringe, sie verkaufen falsche Haare und alle Sachen, auf die ein normaler Händler, ein normaler Kaufmann nie kommen würde. Ich meine, ich weiß gar nicht, woher sie diese Sachen beziehen. Und ich weiß auch nicht, wer sie kauft, aber jedenfalls ist das eine alte Tradition, dieser Marché aux Puces. Und er findet nach wie vor jeden Sonntag statt und ist sehr, sehr besucht. Ich glaube, Herr Fischer-Karwin, das ist so alles, was sich darüber sagen lässt. Und wenn wir von Paris sprechen, dann denken wir natürlich auch an die verschiedenen Vergnügungsviertel. Und mein erster Gang war so ungefähr hinauf zum Montmartre. Und da hat sich natürlich wieder eine riesige Enttäuschung breit gemacht. Ich wurde fast überfahren von amerikanischen Limousinen. Es wimmelte überhaupt nur von Touristen. Man hörte Französisch überhaupt nicht mehr. Jedes malerische Viertel und jedes hübsche Eckchen, das war einfach überrannt. Ich habe nur noch Lampions gesehen. Also Montmartre hat einen denkbar schlechten Eindruck auf mich gemacht, wenn nicht die schöne Aussicht nach der Stadt hin doch etwas abgegolten hätte. Sie haben vollkommen recht. Es ist, man kann heute sagen, dass Montmartre nicht mehr ein französisches Viertel ist. Montmartre ist eines jener Viertel, das weltberühmt geworden ist, leider weltberühmt geworden ist und infolgedessen besonders abends nur mehr für die Ausländer existiert. Es ist ja das Unglück, dass vor allem die ausländischen Journalisten, wenn sie nach Paris kommen, eben hauptsächlich in Viertel wie Montmartre und Montparnasse gehen und sich gar nicht das wirkliche Paris ansehen. Nun, heute, wo Paris ein mehr oder minder Vorkriegsbild bietet, ist das nicht so wesentlich, wie es in den ersten Jahren nach dem Krieg gewesen ist, wo die Berichterstatter aus allen Ländern hergekommen sind und eben in die Lokale in Montmartre und in Montparnasse gegangen sind und gedacht haben, das ist Paris. Das ist nicht Paris und auch die Besitzer der Lokale und die Besitzer der Vergnügungsstätten hier sind in der überwiegenden Anzahl aus dem Ausland gebürtig und nicht gebürtige Franzosen. Und außerdem muss man dazu sagen, dass sich eben Montmartre selbst sehr geändert hat. Die Maler sind ja eigentlich schon, die hier gewesen sind vor dem Ersten Weltkrieg, sind schon zwischen den beiden Kriegen nach Montparnasse übersiedelt und heute ist also von einem Bohème-Leben im Montmartre, das sich der ausländische Tourist erwartet, wenn er herkommt, nichts mehr zu finden. Es ist untertags ein friedliches Dorf und bei Nacht ein einziger, wie Sie sehr richtig gesagt haben, ein einziger Vergnügungspark, der fast überwiegend von Ausländern frequentiert wird. Und wenn man in ein Lokal in Montmartre geht, so sieht man eben wirklich keine Franzosen, sondern so sieht man ausländische Touristen, die hier essen. Ein Franzose zieht es vor, sein Geld woanders auszugeben als in einem Restaurant von Montmartre. Ich glaube, ich kann euch dazu noch Folgendes sagen. Wir sind jetzt am Vormittag hier. Es ist verhältnismäßig still, außer dass ein paar Autos am Rande vorbeifahren. Wir stehen an einer Hauswand, an der wahrscheinlich viel Maler gesessen haben, denn man sieht noch Pinselstriche, wo sie ihre Farbe abgetupft haben. Und jetzt sind eigentlich die Hauptbewohner viel Katzen und Hunde und eben Franzosen und recht wenig Touristen um diese Tageszeit. Also wie gesagt, ich war enttäuscht vom Montmartre und wir können, glaube ich, mit diesem letzten Besuch unsere Reportage, unser Rundgang oder unsere Rundfahrt durch Paris beenden. Und ich danke Ihnen ganz besonders, Herr Fischer-Karwin, dass Sie uns durch diese Teile geführt haben. Lieselotte Perne mit ihrer Reportage aus Paris im Jahr 1949. Nachdem sie die Innenstadt der Metropole kennengelernt hat, führt sie ein französischer Kollege in eine der Pariser Vorstädte, Malakoff. Wir sind also jetzt hier in Malakoff ausgestiegen und ich muss euch erzählen, wie diese Vorstadt aussieht. Stellt euch mal einen Vorort vor, in dem Arbeiter, kleine Beamte, Handwerker wohnen und jeder hat sein eigenes Häuschen. Sie sind nicht sehr groß, diese Häuser, aber so verschieden gebaut, dass ihr weder einen gemeinsamen Baustil noch eine Richtung überhaupt erkennen könnt. Habt ihr schon mal gehört, welche Individualisten die Pariser sind? Jeder hat seine eigene Lebensanschauung und seinen eigenen Geschmack. Er richtet sich in gar keiner Weise nach seinem Nachbarn. Und so, wie die Lebensauffassung des Parisers, so sind auch seine Häuser. Ich kann euch gleich hier die beiden Holzhäuser neben mir beschreiben. Die sind in Größe und der Bauart und in der Farbe so ganz verschieden. Ein bisschen weiter zurück, da steht ein etwas größeres Steinhaus mit vielen Veranden und gleich daneben, auch wir würden es ein Gartenhaus nennen. Und die Häuser stehen nicht in einer Reihe. Das eine, das steht weiter im Hintergrund, das andere ein bisschen näher an der Straße. Und der eine hat Efeu rings ums Haus und sein Nachbar, der hat lieber roten Backstein. Und hier, gleich hier, da leuchtet es knallgrün durch die Bäume. Monsieur Paris vom französischen Rundfunk, der ist mit uns herausgefahren. Und ich glaube, dass er uns das alles erklärt, was meinen deutschen Augen hier so völlig fremd erscheint. Ja, das ist so, nicht wahr? Ein jeder hier will sein eigenes Haus haben, nicht? Ja. Aber er verfügt im Allgemeinen über wenig Geld. Dann kauft er sich ein kleines Grundstück und baut darauf sein Haus. Dieses Haus ist oft deshalb sehr klein, weil eben der Mensch so wenig Geld hat, nicht? Und andererseits hat man hier genug große Grundstücke, nicht wahr? Verteilt unter mehrere Einkäufer und sogar die Straße hier gehört zu den Hausbesitzern. Also auch der Fahrdamm, nicht nur der Fahrdamm und die Bürgersteige. Aha, der Fahrdamm, der ist sehr gepflegt, das muss er auch sein, denn in Paris ist natürlich auch ein viel größerer Verkehr als zum Beispiel in einer westdeutschen Großstadt. Das ist gar nicht damit zu vergleichen. Aber Herr Paris, jetzt schauen Sie mal, die Bürgersteige sind so schrecklich ungleich. Vor dem einen Haus, da liegt ganz feiner Kies und gleich nebendran der Nachbar, der hat ganz große weiße Platten. Und da drüben, da ist ein richtiger Buckel auf dem Gehsteig. Ja, weil wir eben in einer sogenannten Villa sind. Was ist Villa? Das ist doch ein Haus. Nein, Villa nennen wir hier auch eine so kleine Privatstraße oder Privatgasse, nicht wahr? Ja. Die eben zu den Hausbesitzern gehört. Und ein jeder muss für seinen Bürgersteig sorgen, nicht wahr? Jeder ist verantwortlich für das, ja, was jeder ist dafür verantwortlich. Ja. Oh, ich bin gespannt, Monsieur Paris, wo Sie mich hinführen. Wir überqueren jetzt die Straße. Ja. Und stehen vor einem großen schwarzen Eingangstor. Das ist glänzend schwarz gestrichen. Aber wenn ihr glaubt, dass die Türen sich in Paris genauso öffnen wie in Deutschland, einfach indem man von links nach rechts dreht, dann irrt ihr euch. Man Man könnte es mit unseren Fenstern vergleichen, um diesen Dreh von links nach rechts zu erklären. Hier geht's gerade umgekehrt und ich habe oft vor einem Haus gestanden und konnte einfach nicht hineinkommen, weil ich nicht auf den Gedanken kam, die umgekehrte Drehung überhaupt erst auszuprobieren. Ja, und jetzt stehen wir hier in einem winzig kleinen Blumengarten. Auf der einen Seite, da führt eine Laube zum Haus hin. Und auf der anderen Seite, da sehe ich eine Art, ist das eine Baracke oder ein kleines Holzhaus? Ja, das ist mehr als eine Baracke und als ein kleines Haus, das ist eine Druckerei. Ah, das ist eine Druckerei. Vielleicht die kleinste in der Pariser Gegend. Ich muss noch erwähnen, das hat man mir vorher gesagt, dass in dieser Laube, dass es da Trauben gibt und dass man manchmal aus diesen Trauben auch Wein macht. Man hat mir gesagt, dass es typisch sei. Ja, tatsächlich. Voriges Jahr hat Herr Genard, nicht wahr, aus diesen Trauben 30 Liter Wein gemacht. In einem fremden Land, da möchte man manchmal gern Mäuschen sein und mal in die Häuser hineinschauen, nicht wahr? Es ist noch ziemlich früh am Morgen und ich weiß nicht, ob man da eindringen kann. Kann ja, man sicher, so früh? Sicher. Warum denn nicht? Frau Genard steht sehr früh auf. Im Allgemeinen geht sie auf die Arbeit schon um 7 Uhr, nicht wahr? Dann lassen Sie uns doch mal hineingehen. Warum springt, ach, wieder eine dicke schwarze Katze? Sagen Sie, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Katzen gesehen wie hier in Paris. Selbstverständlich hat hier ein jeder seinen Hund oder seine Katze. Oder seinen Vogel, nicht wahr? Der oder seine Vögel. Oder alles zusammen. Ja. Lassen Sie uns doch mal ins Haus bringen. Alles gut. Guten Morgen, Madame Genet. Oder sagt man hier Bonjour, Madame? Bonjour, Madame Genet. Bonjour, Mademoiselle. Je suis ravie de vous accueillir dans ma demeure et je me ferai un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Oh. Ainsi qu'à mon mari. Madame Genet spricht kein Deutsch und ich glaube, Herr Paris, Sie haben uns hier ein bisschen auszuhelfen, nicht wahr? Ja, also Frau Genet hat gesagt, nicht wahr? Sie werde sehr gerne das Fräulein ins Haus empfangen, nicht wahr? Und Auskünfte geben. Dann dürfen wir uns hier auch ein klein wenig umschauen. Wir sind hier in der Küche. Die Küche müsst ihr euch so vorstellen wie, oh, erinnert euch an die Küche eurer Großmutter. Es ist in der Haus. Ja, ich muss es ein bisschen veranschaulichen und zwar, stellt euch eine blau-weiß gewürfelte Küche vor mit der Zwiebel und der Topflappenbüchse über dem Herd, mit den Gewürzbehältern, die auf einem Board über dem Tisch stehen. Und ja, das nennen Sie eben eine Großmutterküche. Ja, es unterscheidet sich kaum von einer deutschen Küche, nur eben, dass man sich um Jahre zurückversetzt glaubt. Ach so. Der Herd steht auf hohen Beinen und Madame ist dabei, das Mittagessen zu bereiten. Wir wollen sie jetzt im Augenblick nicht stören und gehen, glaube ich mal, über den Gang hinüber. Ja. Man wohnt hauptsächlich in der Küche, Monsieur Paris, oder? Na, das heißt, man wohnt nicht in der Küche, man isst im Allgemeinen in der Küche, nicht wahr? Ja, die gute Stube, die ist wohl auf der anderen Seite des Flurs. Ja. Wir stehen jetzt hier auf gepflegtem Parkettboden. Ich glaube, das ist der Stolz der Hausfrau. Es ist fast wie in einem alten Schloss. Ich habe nämlich ein paar Filzpantoffel hinter der Tür gesehen. Ihr müsst euch großblumige Tapeten vorstellen und einen Kamin mit ganz großem Marmoraufsatz. Und darauf stehen alte Nippfiguren oder Vasen. Und auf das große, bisschen altmodisch Buffet, da ist die Tochter ebenso stolz, glaube ich, wie ihre Mutter war. Hm? Selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen typisch für die Franzosen. Sie hängen so sehr am Althergebrachten, dem alten Glaslüster da oben, dem alten Porzellan. Woher kommt diese Vorliebe? Ja, sogar an alten Küchengeräten zum Beispiel. Ja, woran das liegt, das ist die Sitte hier. Was ist Sitte? Ja. Weiter kann man das nicht erklären. Ich möchte noch sagen, dass der Kamin hier wirklich nur zur Zierde dasteht. Ich habe entdeckt, dass gleichzeitig Zentralheizung im Haus ist, also doch einige Neuerungen. Ja, das ist doch ein modernes Haus, nicht wahr? Obgleich Sie sagten, dass es eine Großmutterküche hat. Ja. Zentralheizung, Elektrizität, Gas, Wasser und so weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zurück und gucken, was Madame in der Küche macht. Monsieur Paris, ich kann mir nicht vorstellen, was Madame hier bereitet. Sie hat verschiedene Gemüse, würde ich sagen, und schneidet das eben. Was soll das werden heute Mittag? Können Sie das als Mann sagen? Na, ich weiß nicht genau, nicht wahr? Aber ich meine, dass es wie gewöhnlich sein wird. Das heißt, anfangs des Gerichts, nicht wahr, hat man ein Hors d'oeuvre. Nicht? Das nennt man Vorspeise, nicht Vorspeise, wahr? Vorspeise, ja. Aber ja, Hors d'oeuvre, und alle Deutschen kennen dieses Wort, nicht wahr? Ja, natürlich. Gut. Also dann hat man immer zu Mittag, nicht wahr? Ja. Fleisch oder Eier. Ja. Und dann Gemüse. Unter den Gemüsen versteht man auch in Frankreich Kartoffeln zum Beispiel, ja, die auf ganz verschiedene Art gekocht werden können. Ja, da muss ich nun etwas dazu sagen, und zwar muss ich euch das erklären. Ein Hors d'oeuvre ist nach meinem Geschmack fast das Beste, was auf den Tisch kommt am Mittag. Es ist so abwechslungsreich, wir finden es mit viel Öl zubereitet, es ist hauptsächlich oder manchmal Mayonnaise, es sind verschiedene Salate, und dann kommt das Hauptgericht, das besteht eigentlich nur aus Fleisch und Brot. Ja, aber warum sagen Sie, dass das Hors d'oeuvre das Beste ist, nicht wahr? Alles ist gut. Ja, aber gerade das Hors d'oeuvre ist mit so viel, ich möchte sagen, Raffinesse zubereitet. Aber alles ist mit Raffinesse bereitet. Ja, das muss man sagen. Die Gewürze verdienen eine ganz besondere Beachtung hier. Und wie Sie schon sagten, spielen die Kartoffeln eine weit untergeordnetere Rolle als bei uns in Deutschland zum Beispiel. Bei uns in Deutschland gibt es kaum eine Mahlzeit, wo wir die Kartoffel vermissen. Während man hier, mir ist aufgefallen, dass man zum Beispiel, wir sagen Pommes frites, dass man die mit den Fingern isst. Ja? Mit den Fingern, ja, oder mit der Gabel. Ja, und meistens mit den Fingern, weil sie so hart gebraten sind, dass man sie nicht aufpiksen kann, nicht wahr? Das kommt drauf an. Und dann... die können auch weich sein. Ja, und dann ein entsprechender Nachtisch, nicht wahr? Und die Zeit zum Essen ist fast so wie bei uns in Deutschland. Man wird um 12 Uhr Mittag haben. Ne? Ja, aber ich meine eine längere Zeit zu Mittag, nicht wahr? Ja, und das muss man auch noch sagen. Der Franzose isst mit einem solchen Genuss und nimmt sich so viel Zeit, gerade beim Essen. Und dann fehlt natürlich der Nachmittagskaffee. Das Essen, das Mittagessen ist so reichhaltig und so ausgiebig, dass man kaum Hunger verspürt, einen Nachmittagskaffee, den wir in Deutschland kennen, einzunehmen. Nicht? Nein, das gibt es nicht bei uns. Zwischendurch? Ja, nur die Kinder essen ungefähr um 4 Uhr nachmittags, nicht wahr? Ein Stück Brot mit Schokolade oder Butter oder Käse. Mhm. Und die Hauptsache spielt natürlich der Wein. Ach sicher, das ist das Nationalgetränk. Es ist in Deutschland unmöglich, dass sich eine Arbeiterfamilie zum Mittag Wein leistet. Leider. Es kommt wohl hier daher, dass er verhältnismäßig billig oder... Ja, wir haben sogar zu viel Wein. Der Wein findet keinen Absatz. Keinen genügenden Absatz. Aber wir haben jetzt so viel Aufmerksamkeit dem Haus und dem häuslichen Leben geschenkt, dass wir jetzt doch mal in die kleine Werkstatt hinübergehen möchten, Herr Paris, nicht wahr? Das ist sehr interessant. Guten Morgen, Monsieur Genin. Bonjour, Mademoiselle. Ich sehe da drüben, dass gerade Ihre Maschinen im Gang sind. Das sind sehr große Maschinen, sehr große Druckmaschinen. Und Herr Paris, Sie haben mir gesagt, dass es sich hier um eine typische Handwerkerfamilie handelt. Was meinten Sie unter typisch? Ja, also folgendes, nicht wahr? Herr Genin war noch vor 2 Jahren ein gewöhnlicher Druckarbeiter, nicht wahr? Er arbeitete bei einem Arbeitgeber, war aber damit nicht zufrieden. Ein jeder Franzose will natürlich selbstständig arbeiten. Und aus diesem Grunde hat er Geld gespart, und sobald er genug Geld hatte, nicht wahr, hat er sich eine Baracke hier im Garten des Hauses der Schwiegereltern gebaut. und da eine ganz kleine Druckmaschine eingerichtet. Dann hat er angefangen, nach der Arbeit in der Druckerei des Arbeitgebers, also abends, nicht wahr, am Samstag, am Sonntag, nicht wahr, für sich selbst zu arbeiten. Sobald er genug Kunden hatte, dann hat er angefangen, für sich und nur für sich zu arbeiten. Und jetzt ist er ein Handwerker. Sagen Sie, Monsieur Genin, Sie liegen ein bisschen abseits. Gibt es hier viele Aufträge? Haben Sie viele Kunden hier? Das kann ich verstehen. Mademoiselle vous demande si vous avez beaucoup de clients, bien que vous demeuriez en dehors de la ville. Ja, ich habe jetzt viel Arbeit und ich habe auch viel zu tun in... Ja, gestatten Sie, wie ich das selbst sage, nicht wahr? Oui, en ce moment. Ja, in den ersten Monaten hatte Herr Genin oft nicht genug Arbeit. Aber er arbeitet so gut, nicht wahr? Und man kann sogar sagen, so künstlich, nicht wahr? Dass er nach einigen Monaten viel zu viel Arbeit hatte. Und er arbeitet auch mit einer so kleinen Maschine. Zwar hat er sie durch eine größere ersetzt, nicht wahr? Die aber noch nicht groß genug ist. Dass zum Beispiel, wenn er eine Broschüre drucken muss, nicht wahr? Dann muss er sie in viermal drucken, statt in einem Mal. Also er hat zu viel Arbeit und in vorigen Monat musste er zum Beispiel, um seine Arbeit zur richtigen Zeit zu liefern, jeden Tag von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends arbeiten. Dazu und dann einen Gehilfen anstellen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Die Mentalität des französischen Arbeiters haben Sie mir, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, einmal so geschildert. Ja. Er arbeitet gern, wenn er selbstständig ist. Er ist sehr fleißig, steht gerne sehr früh auf und arbeitet bis spät in die Nacht. Aber sobald er einen Arbeitgeber, einen Brotherrn hat, dann, dann hat er weniger Lust zu arbeiten, natürlich, nicht wahr? Denn er hat den Eindruck, dass er für den Arbeitgeber, nicht wahr, arbeitet, der den Profit daran zieht, ja. Daraus zieht. Jetzt noch etwas. Sie haben gesagt, dass er sich selbstständig gemacht hat. Wir haben in Deutschland etwas, was wir Gewerbefreiheit nennen. Es ist noch nicht sehr lange in Deutschland. Ja. Besteht das hier in Frankreich schon immer, sodass jeder, der die Fähigkeit verspürt, ein Geschäft, ein Handwerk anzufangen, dass er das tun kann, frei wie er will? Ja, er braucht nur zu erklären, ich will... Handwerker, zum Beispiel Drucker sein oder Fahrräder machen, so weiter. Ja, ohne dass er vom Staat geprüft wird, eine Prüfung ablegen muss. Na, überhaupt nicht. Die Kunden prüfen ihn nachher. Gut, ja. Wir sind jetzt wieder raus in den Garten gegangen und wir sehen wieder Madame Genin, die ein Einkaufsnetz hat und die zum Markt gehen will. Wir haben uns noch nicht von ihr verabschiedet und wir werden sie einmal zum Markt hin begleiten. Aber hier können wir uns jetzt verabschieden von Ihnen, Monsieur Genin, und ich bin sehr froh, dass Sie uns hier haben hereinschauen lassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sind jetzt mit Madame Genin zum Markt gegangen nach Vanvre. Vanvre ist ein Nachbarvorort und er sieht ein bisschen anders aus als Malakoff. Wir sind jetzt auf dem Marktplatz hier und zwar ist auf der linken Seite das Gerichtsgebäude und gleich rechts gegenüber die Bürgermeisterei. Der Markt selbst, Monsieur Paris, sagten Sie, der ist zu klein geworden, die Markthalle, ja. Sodass man hier auf einem großen freien Platz seine Buden aufgebaut hat und nun verkauft, nicht wahr? Ja, es gibt mehr als 100 Händler hier, in einer Stadt mit rund 25 Einwohnern. Ihr könnt euch das bunte Bild kaum vorstellen. Es wird nicht nur Gemüse verkauft, wie man das annehmen könnte, sondern es ist so, dass hier auf der linken Seite eine große Bude mit Blumen ist. Ich glaube, wir erwähnen hier gleich mal die große Blumenliebe, die die Franzosen haben. In jedem Vorgarten finden wir natürlich die Blumen, die mit sehr viel Liebe gepflegt werden. Und hier vorne, da gibt es Einkaufstaschen. Und was mich am meisten wundert, gleich hinter mir, da liegt Stoff, einfach auf der Erde und man kann kaufen. Die Hausfrauen, die gehen hier ja, auf einem ab, Tuch. Auf einem Tuch oder auf Papier, wie ich hier sehe. Ja. Und man kann eben das kaufen, was man braucht. Es sind natürlich keine Seidenstoffe, sondern es ist Leinen, es ist bedruckter Kattun, der wohl hier in einem Vorort eher gekauft wird als in der Stadt, nicht wahr? Ja, man verkauft allerlei auf dem Markt, nicht wahr? Ja. Zum Beispiel auch Schuhe, Schuhwaren. Ja, man sieht Obst vor allen Dingen. Obst ist billig in Paris. Es ist nicht zu vergleichen mit unseren deutschen Preisen. Und die Hausfrauen sind noch nicht ganz so gut angezogen, wie man sie am Nachmittag sieht. Man kann auch erwähnen, nicht wahr, dass auf diesem Markt allerlei Käse zu kaufen ist, nicht wahr? Ja, ich möchte... Vor dem Kriege konnte man beim gleichen Händler rund 50 Sorten Käse kaufen. Ja, das muss man vor allen Dingen erwähnen, die Reichhaltigkeit der Waren. Vor allen Dingen auch das Fleisch. Mich wundert, dass man fix und fertig gespicktes Fleisch mit Speck und fertig zubereitet. Das heißt, man muss es nur noch kochen, aber es ist vorbereitet finden kann. Ja. Dass auch das Fleisch... Das muss schön aussehen, nicht wahr? Es sieht schon bei Metzger schön aus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass man es so ganz offen hat, ohne... ich würde mich vor Fliegen fürchten. Denn es liegt so ziemlich frei da. Hat man da keine Angst vor? Wovon? Vor den Mücken. Von den Mücken, ja, es gibt wenige Mücken hier, nicht wahr? Deswegen, das ist wohl auch der Grund, dass man nicht zu sehr vorsichtig... Ich sehe keine Mücke. Ja, hier nicht. Und dann müssen wir euch, glaube ich, noch sagen, wie das Brot aussieht. Man sieht hier Frauen oder auch, wir haben Madame Ginin zur Bäckerei begleitet. Man findet nicht das Brot, wie wir es in Deutschland gewohnt sind, sondern es ist, glaube ich, manchmal 80 cm lang, nicht wahr? So ja, ungefähr. Ja, das nennt man Fantasiebrot, nicht wahr? Ja, es ist und ganz schmal wie ein halbes Brötchen bei uns etwa. Monsieur Paris, es ist noch etwas, das mir auffiel und was wohl jedem auffällt. Das ist die Rolle, die das Café in Paris spielt. Überall, wo wir durch jede Straße, die wir kommen, sind einige Cafés, die ihre Stühle auf die Straße gestellt haben und wo schon am frühen Morgen die Pariser sitzen. Man ist das bei uns in Deutschland nicht so sehr gewohnt, dass man schon frühmorgens ein Aperitif nennt. Ja, der Pariser und im Allgemeinen der Franzose pflegt auf der sogenannten Terrasse vor dem Café, nicht wahr, also in der freien Luft etwas zu trinken. Was macht man zum Beispiel abends, wenn Monsieur Genin in seiner Werkstatt fertig ist und wenn die Frau das Kind zu Bett gebracht hat? Wie vertreibt nun der Pariser seinen Feierabend? Es kommt alles drauf an. Sie können zum Beispiel Rundfunk hören, nicht wahr? Sie können auch zum Lichtspiel gehen. Es ist auffallend, wie sehr der Pariser seine Straßen zu lieben scheint. Ja, also Sie können auch einen Spaziergang machen. Ja, und zwar scheint mir ganz Paris abends auf den Beinen, spaziert die Boulevards entlang, hinauf und hinunter. Wir können uns jetzt von Madame Ginin verabschieden. Ja. Wir haben sie auf ihren Einkäufen, bei ihren Einkäufen begleitet und wir haben uns berichten lassen, wie das Leben in einer französischen Familie ist. Und damit beenden wir wohl unseren Rundgang. Liselotte Perne berichtete aus Paris im Jahr 1949, damals für die Sendung Jugendfunk des Hessischen Rundfunks. Das waren unsere Archivschätze heute. Beide Reportagen können Sie auch hören in ARD Sounds unter der Rubrik HR Retro Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.